Artikel 50a, das passive Wahlrecht für die Ämter des Kanzlers, der Präsidenten von Parlament und Bundesrat, der Ministerpräsidenten und Bürgermeister, der obersten nationalen Richter und des Wahlmonarchen beginnt mit der Vollendung des 40. Lebensjahrs. Artikel 50b, das passive Wahlrecht für die Ämter der Abgeordneten des Bundestages und der Landtage sowie des Bundesrates beginnt mit der Vollendung des 30. Lebensjahrs. Artikel 51, das Wahlrecht beinhaltet das Recht und die Pflicht jedes Bürgers, sich zwischen der Teilnahme an Wahlen und dem Empfang von Geld oder Sachleistungen aus der Hand des Staates zu entscheiden. Diese Wahl muss der Bürger am Beginn jeder Legislaturperiode neu treffen. Artikel 52, jeder Bürger ist aufgerufen, sich gegen den Empfang von Transfers in Form von Sozialhilfe, Subventionen, Fördermitteln jeder Art und gruppenbezogenen Vorteilen und für die Ausübung des Wahlrechts zu entscheiden. Artikel 52a. Die Legislaturperiode dauert 5 Jahre. Neuwahlen dürfen nicht später als zum letzten Tag der Legislaturperiode stattfinden. Die Legislaturperiode gilt für alle Gebietskörperschaften, also Bund, Bundesländer und Kommunen, sowie für alle Gewalten, die der Amtszeitenbegrenzung unterliegen, also Parlamente, Regierung in Bund und Ländern und Kommunen sowie Richtern. Artikel 53. Die Gruppe der Staatsbürger, die sich für eine Wahlperiode gegen den Empfang von Transfers des Staates entschieden hat, konstituiert das Wahlvolk. Artikel 53a, die Artikel 50 bis 56 dieser Verfassung sind unabänderlich. Artikel 54, das Wahlvolk wählt in freier und direkter Wahl das Parlament des Bundes, die Parlamente der Länder, den Kanzler, die Ministerpräsidenten der Länder, die Richter und den Wahlmonarchen. Artikel 55, das Wahlvolk genehmigt in freier Abstimmung die Ausgabenbudgets der gewählten Kommunalverwaltungen. Artikel 56. Das Wahlvolk hat das Recht, Gesetze im Wege der Volksabstimmung zu erlassen und zu streichen. Eine Abstimmung muss angesetzt werden, wenn mindestens 5% des Wahlvolks dies per Unterschrift fordern. Dies gilt nicht für Gesetzesvorlagen, die im Widerspruch zu dieser Verfassung stehen. Sie sind in jedem Fall nichtig. Die 4 Gewalten und das Ende der Parteien. Die Tyrannei ist immer eine maximale und absolute Zentralisierung der Macht. Freiheit und Demokratie hingegen beruhen auf einer maximalen Dezentralisierung der Macht. Für die Demokratie gilt das aber auch nur, solange sich die Mehrheit nicht entschlossen hat, die Minderheit auszubeuten. Demokratie ist daher kein Selbstzweck, sondern sie ist eine Regierungsform, die, richtig organisiert, das Ziel hat, der Zentralisierung von Macht entgegenzuwirken. Dass die Demokratie an dieser Aufgabe häufig versagt und dann ihr Selbstmord der Tyrannei den Boden bereitet, hat ihre Kritiker seit Sokrates zuweilen zu pikanten Anmerkungen motiviert. So bezeichnet der libertäre Sozialphilosoph Hans-Hermann Hoppe die Demokratie in einem Buchtitel als »Gott, der keiner ist«. Wenn Demokratie sich darin erschöpfen würde, dass die Mehrheit regiert und dann einfach tun und lassen kann, was sie will, dann hätte sie nur eine sehr geringe Lebensdauer und überhaupt keine Überlebenschance. Sie fällt entweder, weil sie von innen usurpiert wird und zur Tyrannei mutiert, oder sie fällt durch äußere Kräfte oder Invasoren, weil ihre Fähigkeit und ihr Wille zur Verteidigung erlahmen. Es gibt ein Zitat des türkischen Präsidenten Erdogan, bekanntermaßen kein Freund der Demokratie, aber ein Freund des Vehikels Demokratie zur Machtergreifung, um sie dann abzuschaffen. Zitat: Demokratie ist wie ein Zug, in den wir einsteigen. Wenn wir am Ziel sind, dann steigen wir wieder aus. Zitat Ende.